Willst du, Herr, dein Lamm nicht leiten, selbe darf ich deiner Hut. Grün sind deine Himmelsweiden, deine Hürden sanft und gut. Liebster Jesus, für mich floss dein teures Blut. Liebster Jesus, für mich floss dein teures Blut. Sei ein Freund mir hier auf Erden, schütze mich, ich bin dein Knecht. Schütze deine Lämmerherden, hilf den Irrenden zurecht. Liebster Jesus, der für mich die Sünden trägt. Liebster Jesus, der für mich die Sünden trägt. Gnade lässt du mir versprechen, ob ich arm und sündig bin. Mit Liebe mir entgegen, voll Erbarmen ist dein Sinn. Liebster Jesus, zieh mich frühe zu dir hin. Liebster Jesus, zieh mich frühe zu dir hin. Wollest mein Herz neigen, dass ich achte dein Gebot. Füll mit Liebe sondergleichen meine Brust, o Herr und Gott. Liebster Jesus, leite mich bis in den Tod. Liebster Jesus, leite mich bis in den Tod.